Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit hören Sie heute unter dem Titel Verhausung einen Beitrag von Friedrich Heer. Es handelt sich um eine der letzten publizistischen Arbeiten des in der Nacht vom 18. auf den 19. September in Wien verstorbenen bekannten Historikers und Kulturkritikers. Verhausung. Haus, Behausung, unbehauster Mensch. Haus, Heimat, Höhle, Hölle, Haus der Götter und Menschen. Eukos, Ökonomie, Ökologie. Wortfluten stürzen auf uns ein. Sie sagen schlicht an, dass der Mensch nicht mehr unbehaustes Tier sein möchte, wohl auch heute noch Neandertaler ist, wie Sigmund Freud, Einstein und der erste Kennedy ihn vor den Rotten der tiefen Psychologen und anderer Neugieriger und Besorgter ersahen, die sich mit der Sache Mensch befassen. Haushäuser. Ich gehe 1944 durch Hamburg, Mönckebergstraße und weiter. Gehe stundenlang durch die wunderschöne, arg zerstörte Stadt. Haus. Zerstörtes Haus also. Zerstörtes Haus der Kindheit, zerstörtes Haus der Heimatvertriebenen, der Flüchtlinge, die jetzt hereinströmen ab 1945 und ihre zerstörten Häuser oft im Gesicht tragen, in den harten Falten, den von langer Fahrt verstörten Augen. Zerstörtes Haus der Deutschen, zerstörtes Haus der Nation, zerstörtes Haus Europa, das zunächst im Zweiten Weltkrieg eine besetzte Festung, deutsche Festung, ohne Dach war. Heute baut man festungsähnliche Großtheater, Opern, Festspielhäuser, die Großbunker sind, nach innen hineingewandt und ungewollt an neue Verbunkerung vordenken lassen. Verbunkerung von Menschen, die sich gegen neuen Krieg einhausen wollen in neuen Höhlen. Aus. Es ist Jahrhunderttausende von Jahren lang die Höhle als Haus. Die Höhle als Stätte der Zuflucht, als erstes Festspielhaus, wo die erste Aufführung der Zauberflöte stattfindet. Archaischer Tanz, ritueller Gesang, rituales Festessen. Es speist und verspeist der Gott, den Menschen, der Mensch, den Gott. Erste Kommunion. Erste große Kommunikation, erster Tanz, erste Oper. Sie tanzen, singen, sie malen an die Wand die großen heiligen Tiere, für deren Jagd nach ihrer Tötung sich noch heute zünftige Jäger in Jagdritualen entschuldigen. Da der Mensch selbst wie der große Bär, der geopfert wird, Bärenopfer in Sibirien bis nahe ins Heute, in einer Schweizer Höhle eben wieder aus einer Frühzeit, unserer Frühzeit, auf Funde erinnert. Der Bär, ein nicht ungefährliches Tier. Und es ist anzunehmen, dass das Menschenopfer, wie es ins Mittelalter auch in Europa erhalten, so mauert man Kinder in Stadtwälle, Erwachsene in Brücken ein, dass dieses Menschenopfer bereits in unserem ersten Heim, der Höhle, unserer ersten Hölle, unserem ersten Himmel getätigt wird. Erstes Haus als Höhle, als Hölle, als Himmel, als Hölle. Höllenängste vor dem Eindringen anderer großer Tiere. Höllenangst vor der eisigen Nacht, vor eisigen Zeiten, Eiszeiten. Höllenängste vor Hunger und Verenden. Höllenangst als die große Angst des Menschen, der in Dunkelheiten sich hier aneinander gedrängt, als Mörder erfährt. Das ist doch im Blick auf die Höhlen, die Häuser der Menschen nicht zu übersehen. Unsere Menschengesellschaft ist vom ersten Kain bis zum letzten Kain eine Mördergesellschaft, in der der Mord im Haus, in der Familie stattfindet. Vom Mord im Haus lebt die Weltgeschichte, lebt die Tragödie. Das goldene Haus der Atriden, des Agamemnon und der Clytemnestra, die Häuser der adeligen Herren, der Könige Shakespeares und der spanischen Könige, die Häuser der Großen, die in Europa kämpfen und den Krieg bilden, als Haus von Hauskrieg, Haus Frankreich, gegen Haus Österreich, Haus Brandenburg und Haus des Zar und die anderen Häuser, die noch den Ersten Weltkrieg mittragen. Mit dem Haus, mit der Höhle sind Frühhöllen verbunden, Höllen und Himmel. Die Höllen waren präsent im großen Fest in der Höhle, in diesem großen Fest, das das erste Gesamtkunstwerk ist. Musik der Zauberflöte, Das ist konkret der magischen Flöte aus dem Gebein des hochheiligen großen Tieres. Gesamtkunstwerk lange vor dem Richard Wagner, der entzückten Bildungsbürger Schauern und Schauder vermittelt, sie in Urzeiten zurückführt zu der Nebelwelt, Nibelungen, Todesfahrten der Götter und Menschen, von Rhein über die Donau ins Ostland, wo sie verenden, verbrennen mit ihren Göttern, ihren Ahnen, ihren Vätern, die sie ein letztes Mal verkörpern. Haus, Häuser der Götter, Häuser der Menschen. Die brennenden Dome Alteuropas, die zerschlagenen Kirchen am Rhein, in den deutschen Land und Europa, in den Feuerstürmen des Zweiten Weltkrieges, verbrannt von Paderborn bis Dresden, von Coventry bis Warschau, können erinnern. Als es nun ernst wird mit dem Haus, konkret mit dem Häuserbau, da baute der Mensch zu seiner Erbauung seine ersten Häuser für seine Götter, für seine lieben Heiligen, für seine Toten, für seine lieben Verstorbenen, die dabei sein sollen, mitten im Leben, an Ort, neben ihm, Haus der Toten, Haus der Götter, dicht am Haus der Menschen, der noch leben. Gottes Haus also, jede Stadt, die etwas auf sich hält in unserem Mittelalter, baut hoch hinaus, sucht den Turm und die Pracht und die Größe, immer noch höher, mächtiger aufzubauen, als das Gotteshaus der anderen Städte, die ja als Rivalen verstanden werden. Diese Gotteshäuser werden nicht selten im Kampf mit dem Geist, den Stadtherrn, mit dem Bischof gebaut. Als Bürgerhäuser, Stolz, Selbstdarstellung, sichtbare Erbauung des Bauherrn, nun des Bürgers. Skandal, früher Skandal, also Streit, Zwist, Bürgerkrieg in der Stadt, ist mit der Genesis der Schöpfungsgeschichte so mancher altehrwürdiger Häuser verbunden, die Menschen für ihren Gott und sich selbst bauen. Skandalon. Öffentliches Ärgernis ist mit dem Hausbauen verbunden, mit den Verhausungen, die der Mensch anrichtet, ausrichtet, verrichtet in den Jahren, Jahrzehnten, die eben hinter uns liegen. Verhausung. Verhausung der Gestade des Mittelmeers, von Spanien über die französische zur italienischen Riviera, ausholen in den Betonburgen der Großhotels, in Bulgarien am Schwarzen Meer, all überall schier. Verhausung der Alpen bis hoch hinauf in Gletscherhöhe. Verhausung in der Stadt. Später wird ein Sturm gelaufen gegen die Verhausung. Architekten, Bürger, junge Menschen, vor allem seelisch junge Menschen, wenden sich gegen die Verhausungen, die als Verwüstungen die Ruinen des Krieges ersetzen, als Ruinen einer neuen Art, als Superhäuser. Ruinös für die Bewohner, die hier eingehaust wurden, fern von Kommunikationen, von freundlichen Gasthäusern, Häuser als für Gäste, fern von schönen Plätzen und offenen, freien Straßen, auf denen der Mensch sich zusammengeredet, zusammengelacht und zusammengestritten hat, in den Zeiten, in denen das Haus in der Polis stand, in der Stadtgemeinde, der freien Stadt in Alteuropa, in Athen und Rom und Florenz und Nürnberg und Augsburg und wieder andernorts. Hausbauen und Skandal, Skandalon, öffentliches Ärgernis, gehören zusammen im Raum der Jahrzehnte, die es eben hinter uns liegen und die in und um uns noch arbeiten. Skandal erregen alte Häuser und erregen neue Häuser. Alte Häuser unbewohnt von Hausbesetzern, von jungen Menschen besetzt werden, während die Hausbesitzer unsichtbar sind, ungenügend vertreten durch Polizisten. Skandal erregen junge, blutjunge Häuser, wenn man das so sagen und auf Betonburgen beziehen dürfte, auf Großsiedlungen, erbaut von als gemeinnützig anerkannten, behördlich approbierten Baugesellschaften, die ihrerseits sich als Skandalzentren offenbaren in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und andernorts. Haus als Skandal, Haus, Hausbau als Spekulationsobjekt, geplant und verplant, gebaut von den einzigen Löwen, die bei uns nach der Eiszeit noch frei herumlaufen, von den Baulöwen. Wenn dieser oder jener Baulöwe als Großbauherr seine Mähne schüttelte, in den Jahren, die eben hinter uns liegen, erzitterten Stadtverordnete, hohe Beamte, erzitterten Politiker, soweit sie nicht selbst im Geschäft mit dem Geschäft mit befreundeten Baulöwen standen und im Schlaf nicht daran dachten, dass aus ihrer Mitverantwortung für die Verhausung von Städten, von Stadtvierteln, ihnen noch einmal öffentliche Würdigung nah an ihre Haut, nah an ihr Geld heranzukommen würden. Verhausungen. Verhausungen also von Städten, von Landschaften, wunderschönen Landschaften, von Räumen, die so lange von der Natur besiedelt, behaust worden waren. Mit 1000 Lebewesen, Kleinlebewesen, einigen 100 größeren Kreaturen besiedelt von Pflanzen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Ein Song der Marlene Dietrich, der Tilly von Losch, im Zweiten Weltkrieg. Sag mir, wo die Tiere sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Bäume sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Wälder sind. Sauer Regen vernichtet sie, gelber Regen, Gasregen in Vietnam, Kambodscha, Afghanistan, im Jemen. Augenblicklich noch nicht bei uns. Haus als Skandal. Letzter Rückblick und Vorblick. Haus war Jahrtausende, der Eukos, das Haus des Kosmos, das Haus der Götter, Haus der Menschen. Eukos, der Eukos zieht uns heute an in zerstörten, verstörten Ökonomien, in zerstörten Ökologien. Zerstörte Hauswirtschaften, Weltwirtschaft als Weltwirtshaus, Gasthaus, Gästehaus des Menschen. Wo ist dieses Haus heute noch intakt gehalten? Wer darf nüchtern von Weltwirtschaft, von Ökonomie im Großen sprechen, ohne die Zerstörungen der Häuser des Menschen in 12 Millionen Slumstädten in Afrika und Südamerika zu sehen, ohne die Zerstörung des Menschen durch die Verhausung in den Slums rund um unsere Insel Europa und bereits auch hier aus zu bemerken, Eukos des Hauses Menschen. Ökonomie wollte dieses Haus erhalten und immer wieder neu bauen. Ökologie will das Haus der Erde, das Haus der Lebenden auf dem blauen Planeten Erde erhalten, vor Zerstörung schützen. Ökonomie, Ökologie, die Worte riechen heute nicht nur nach Krise, sondern nach Zerstörung, nach Tod. Verhausung des Menschen. Sie soll ein Ende haben, endlich. Soll ersetzt werden durch gute Behausung, in offenen Häusern, offenen Kommunikationsräumen, die eine offene, freie Gesellschaft bilden können. Das soll nicht nur ein frommer Wunsch bleiben. Der Mensch ist ein Wesen, das sich gut behausen kann. Gestern, heute, morgen. Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Friedrich Heer zu dem Thema Verhausung.